Mittagspause. Ja, schönen guten Mittag in der Mittagspause hier im Programm von Radio Plau am heutigen Montag, dem 1. Juni. Das ist der internationale Kindertag. Außerdem ist es der Pfingstmontag, also ein Feiertag. Und das Wetter ist eigentlich auch nicht so schlecht, also kann man vermutlich auch mal vor die Tür gehen. Wir hören heute aber in der Mittagspause erstmal Beiträge, nämlich einmal zum internationalen Kindertag. Ein Beitrag von einem Bündnis, das diesen so ein bisschen inhaltlich neu besetzen will, die den Tag etwas kämpferischer gestalten möchten, halt auch für die Zukunft der Kinder und Jugendlichen sich einsetzen wollen, die auch in verschiedenen anderen Bündnissen gerade ein Thema ist, nämlich bei den Fridays for Future oder anderen. Und da hören wir ein Interview und dann hören wir aber noch etwas über das Verhältnis von Glauben und Wissen, nämlich in einem Gespräch mit dem Philosophen Heinrich Nihus Pröbsting. Und der beschäftigt sich damit, mit diesem Verhältnis von Glauben und Wissen, auch im Hinblick darauf, dass heute ja diese Ängste und Unsicherheiten unser Leben dominieren. Und das hat ja auch was mit Glauben und Wissen zu tun, und dass da vielleicht das Verhältnis aus dem Ruder gelaufen ist. Wir hören jetzt aber auch erstmal Musik in dieser Sendung. There's a place where everyone can be happy. It's the most beautiful place in the whole fucking world. It's made of candy canes and planes and private choo-choo trains and the meanest little boys, most innocent little girls. And you know, I wish that I could go there. It's a road that I have not found. And I wish you the best of luck here. Drop a card or letter to my side of town. Cause there's no time for fussing and fighting, my friend. But baby, I'm amazed at the hate that you could send. And you been in my entire world. But I don't have the turpentine to clean what you have soiled. And I won't forget it. There's a place where everyone can be right, even though you remain determined to be imposed. And it describes the qualifications. It's where everyone has been and where everybody goes. For we all hate standing in line. And when the farmer's getting fucked, you'll be there without a thought. And eternity, my friend, is a long fucking time. Cause there's no time for fussing and fighting, my friend. But baby, I'm amazed at the hate that you could send. And you been in my entire world. But I don't have the turpentine to clean what you have soiled. Ja, jetzt begrüße ich Yoshi und Salome vom Bündnis Fight for Your Future Leipzig. Guten Abend. Ich hatte euch ja schon letztes Jahr hier zur selben Jahreszeit, weil ihr euch ja in eurem Bündnis auch auf den 1. Juni irgendwie beruft, was mal der internationale Kindertag, glaube ich, war. Ja, was bedeutet denn der Tag für euch und wie bezieht ihr euch auf diesen Tag? Der 1. Juni ist nach wie vor der internationale Kindertag und ist geschichtlich angesiedelt, ist so Anfang des 20. Jahrhunderts halt so die erste Bewegung im Zuge auf die Schutzbedürftigkeit von Kindern quasi aufgekommen ist, dass man halt gesagt hatte, so, dass Kinder eben halt auch so einen Platz haben sollten, wo man denen ihre Bedürfnisse ernst nimmt und ihre Sorgen und so weiter. Und 1931 gab es in Wien im Zuge der Arbeiterolympiade das erste Mal, dass das Fest des Kindes quasi ausgerufen wurde. Dann 1945, also nach dem Ende des Nationalsozialismus in Deutschland, hat die Internationale Demokratische Frauenföderation zum ersten Mal dann den 1. Juni als Internationalen Kindertag ausgerufen. Und auf den beziehen wir uns quasi jetzt auch jedes Jahr. Nur halt eben ist halt in den letzten Jahrzehnten eher so ein Fest des Familienministeriums geworden. Und wir haben halt gesagt, dass wir gerne die Forderungen, die Bedürfnisse und Probleme unserer Generation halt selber auf die Straße tragen wollen, selber in die Öffentlichkeit tragen wollen. wollen. Deswegen veranstalten wir am 1. Juni die 1. Juni-Demonstration in Leipzig. Und vielleicht frage ich nochmal dich, Salome, wie hast denn du diesen 1. Juni? Hast du den, in der DDR wurde der ja auch bestimmt gefeiert oder so, aber dafür bist du wahrscheinlich noch zu jung. Dafür bin ich noch ein bisschen zu jung, ja. Also da könnte ich meine Mutter oder Oma fragen, aber genau, an sich wurde der Kindertag bei mir in der Familie gar nicht so groß an den Nagel gehangen, sondern es war irgendwie immer eher so im Hintergrund und deswegen finde ich es eigentlich jetzt schön, wieder diesen Tag so zum Vorschein zu bringen und eine neue Bedeutung reinzubringen oder halt auch wieder eine alte Bedeutung wieder aktuell reinzubringen und einfach ja Jugendlichen auch das Wort zu geben, mit ihren Anliegen auch mal auf die Straßen zu gehen. Ich meine, das ist so ein Interesse für die geschichtlichen Ursprünge dieses Kindertags halt. Außerdem ist das natürlich aber auch aktuell, auch wenn man euren Namen schon allein mal nimmt, Fight for Your Future, das klingt ja schon ein bisschen ähnlich wie Fridays for Future zum Beispiel, obwohl ihr mir gerade gesagt habt, dass ihr zuerst diesen Namen hattet, bevor es Fridays for Future am Horizont aufgetaucht ist. Ihr hattet jetzt auch im Februar schon eine Reihe Workshops und so in verschiedenen Orten hier in Leipzig und versucht auch ein bisschen regelmäßiger eben zu arbeiten, scheinbar außerhalb dieses einen Tages pro Jahr auch. Wie ist denn das gelaufen im Februar? Ach, also ich würde sagen, es ist recht gut gelaufen. Also wir haben halt Kontakt zu auch unterschiedlichen Organisationen und Bündnissen aufgenommen, also auch Fridays for Future, den Namensverwandten, und aber auch unterschiedliche Locations angefragt. Und es war eigentlich ganz schön, mal so ein Netzwerk für uns auch aufzubauen und einerseits zu zeigen, hier, das sind unsere Anliegen, und auch zu merken, dass es irgendwie gut ankommt, auch bei anderen Bündnissen und auch bei anderen Lokalitäten, wo wir dann halt wirklich Workshops durchführen konnten, Vorträge halten konnten, und das war eigentlich, wir haben eigentlich nur gute Rückmeldungen bekommen. Ja. Also ich habe da auch so ein bisschen rausgelesen, dass ihr in so einer freieren Szene quasi verortet seid, oder seid ihr auch an irgendeine Partei oder ähnliche andere Institutionen angeschlossen als Fight for Your Future? Nee, an Parteien sind wir gar nicht gebunden. Wir sind, wie gesagt, ein Bündnis. Also wir sind nicht eine spezielle Gruppe, sondern wir setzen uns quasi zusammen aus verschiedenen Gruppen, sind diesbezüglich auch offen. Also man kann als Gruppe, wenn man mitwirken möchte, auch quasi dazustoßen und eigene Inhalte reintragen und setzen, so Schwerpunkte setzen. Und wir haben uns aber alle aus freien Stücken zusammengesammelt, haben keine übergreifende Organisation, sondern haben uns halt eben diesem Anliegen, diesen 1. Juni halt als Tag politisch zu besetzen, halt zusammengefunden und daraus dann halt dieses Bündnis gewachsen, was wir jetzt halt darstellen. Ja, nach euren Aktivitäten im Februar kam ja dann Covid-19 über uns. Yep. Und wie denkt ihr, wie trifft diese Krise auf die Jugendlichen oder auf junge Leute? Also ich glaube, das trifft die Jugendlichen genauso wie jeden anderen momentan. Also ich glaube, Covid bringt halt quasi schon Probleme, die davor schon existierten, auf ein extremes Maß zum Vorschein. Also keine Ahnung, Mangel an Solidarität, der jetzt auf einmal gefragt wird. Dann auch Gesundheitssystem, was irgendwie gerade ein Problem hat, dem Andrang irgendwie klarzukommen und so weiter und so fort. Und auch wie das jetzt mit der Schule weitergeht, SchülerInnen, die gerade Abi machen, Ausbildungen machen, irgendwelche Praktika, die abgesagt werden und. Und halt auch dann im Elternhaus, wenn da irgendwie Jobs verloren gehen, ja, wirtschaftlich läuft es halt auch gerade nicht so gut, und dann halt auch in eine ganz andere Richtung, wo dann halt häusliche Gewalt mit ins Spiel kommt, weil halt irgendwie Räume oder Schutzräume nicht mehr gegeben sind oder auch Freizeitaktivitäten nicht mehr so ausgelebt werden können, wie sie halt vor Covid-19 da waren. Also zum Beispiel Jugendclubs, die Zeit, die geschlossen werden mussten und. Man sieht das ja zum Beispiel auch daran, dass halt während des Lockdowns die Frauenhäuser überall quasi übergequollen sind, weil so viele Leute zu Hause von häuslicher Gewalt betroffen waren, halt explizit und insbesondere auch Frauen, aber eben halt auch Jugendliche, die aus sozial schwächeren Gebieten kommen, die halt sonst vielleicht sich eher draußen mit ihren Freundinnen und Freunden getroffen haben, die jetzt während des Lockdowns eben nicht die Möglichkeit hatten, quasi von den Problemen zu Hause davon zu laufen. Auch da gab es auf jeden Fall einen ganz deutlichen Anstieg von häuslicher Gewalt, und wie Salome auch schon gesagt hat, dass man halt zum Beispiel viele, viele Leute, die wir auch kennen, die jetzt vor der Problematik stehen, dass sie zum Beispiel beim Studium nicht mehr hinterherkommen, weil sie entweder mit der Digitalisierung nicht Schritt halten können oder weil viele Leute auch in Kurzarbeit gesetzt wurden oder gekündigt wurden, wo sie gearbeitet haben, sich das Studium nicht mehr bezahlen können, oder halt andersrum halt Leute, die in Ausbildungen sind, jetzt um ihre Ausbildungsplätze bangen müssen, weil Betriebe zumachen oder Standorte schließen. Also das ist für Jugendliche nochmal schon nochmal ein kleines bisschen anders, glaube ich, weil da halt so Zukunftsperspektiven gerade so aufs Eis gesetzt werden, wo es vielleicht für Leute, die schon eine abgeschlossene Berufsausbildung haben oder schon ein abgeschlossenes Studium, dann einfacher ist, wenn sich langsam alles wieder normalisiert, da wieder reinzukommen. Ich glaube, viel, viel schlimmer ist es noch, in Deutschland ist es ja verhältnismäßig, ne, auch wenn hier schon so viele Sachen für viele Leute schon existenzbedrohlich sind, ist es hier nochmal ein ganz anderer Luxus als zum Beispiel, wenn man jetzt guckt, geflüchtete Kinder und Jugendliche, also nicht nur die Kinder und Jugendlichen, auch die ganzen Menschen, die zum Beispiel in den geflüchteten Camps in Griechenland festsitzen, die nicht weiterkommen, weil die Grenzen zu sind, die dort auf engstem Raum miteinander leben müssen, irgendwie ohne Hygieneabstandsregelungen einhalten zu können, weil sie halt teilweise nicht mehr fließendes Wasser haben zum Händewaschen so, oder halt Menschen in Ländern in Südamerika zum Beispiel, wo die Krankenhäuser einer der Punkte sind, wo man sich am ehesten mit dem Virus infizieren kann und die Leute dort nicht mehr arbeiten können, kein Geld mehr kriegen. Da hält die Krise auf, also die Krise schlägt auf jeden Fall wesentlich stärker nochmal ein als hier. Aber also hier sieht man das auf jeden Fall auch schon deutlich, dass viele Jugendliche mit der Krise zu kämpfen haben. Ja, der Kindertag, auf den ihr euch bezieht, ist ja auch so ein internationalistisches Modell. Ist das für euch auch so also wichtig, also dass ihr nicht an den Grenzen irgendwie da aufhört zu denken? Ja, auf jeden Fall. Also, natürlich ist uns sehr wichtig, dass wir international denken. Also als wir verstehen uns auch als Jugendliche, haben wir so eine gewisse Solidarität anderen Jugendlichen gegenüber. So, wir sind quasi diejenigen, mit denen wir auch in Zukunft klarkommen müssen. Wir sind die Generation, mit denen wir in Zukunft Politik gestalten müssen, mit denen wir zusammenleben müssen. Und das geht nur international. Wir leben in einer globalisierten Welt. Und wer glaubt, dass man Probleme lösen kann, indem man die Grenzen zumacht, das ist meiner Meinung nach, also unserer Meinung nach, denke ich, auch einfach komplett realitätsfern. Es ist halt so, wie die AfD halt eben so diesen Luxus nur für die Deutschen quasi fordert und die Grenzen sich zuwünscht und alle anderen Menschen ihrem eigenen Schicksal überlassen möchte. Das halten wir für Schwachsinn. Wir glauben nicht, dass das funktioniert. Wir fordern halt die Solidarität international. Wir möchten auch gerne das gute Leben für alle quasi haben. Und wir wissen auch, dass es möglich ist, dass die Ressourcen auf dieser Welt vorhanden sind. Das ist halt nur eben eine Sache des Wirtschaftssystems, in dem wir liegen, dass die Sachen ungerecht verteilt sind zum Beispiel. Und auch anders global gesehen, die Dinge, die uns beschäftigen, laufen am Ende auch alle zusammen. Also wenn man halt zum Beispiel sagt, so man setzt sich fürs Klima ein, man merkt, die Klimaveränderung, die bringt globale Katastrophen mit sich. Die Klimaveränderung sorgt dafür, dass Menschen aus ihrem Lebensraum verdrängt werden, dass sie dort fliehen müssen. So, das sind alles Sachen, die kommen am Ende ja auch wieder bei uns an und die haben wir auch jahrelang durch eine nicht menschliche, nicht ökologisch gedachte Klimapolitik mitgefördert und aktiv mitbetrieben. So, deswegen ist genauso wie mit Kriegen, wenn Deutschland Waffen exportiert, womit Kriege geführt werden, müssen wir uns nicht wundern, wenn Menschen fliehen. So, und wir glauben nicht, dass man diese Probleme löst, wenn man die Augen oder die Grenzen verschließt, sondern das geht nur global und international. Nehmen wir euch jetzt erstmal als so eine Art Graswurzelinitiative oder ein Bündnis wahr, aber im Februar hat sich zum Beispiel auch das Jugendparlament da, glaube ich, mit vorgestellt. Ist für euch das auch so ein Weg, halt da versuchen, politisch Einfluss zu nehmen im Stadtrat oder so in Zukunft oder in Parteien über diesen Weg? Es war uns zumindest wichtig, diesen Weg aufzuzeigen für Kinder und Jugendliche, zu zeigen, wie kann man politisch hier auch in Leipzig vor Ort irgendwie aktiv werden. Und da war es eigentlich ganz cool, dass das Jugendparlament sich auch mit vorstellen konnte, da einen Workshop zu geben, weil es halt ein Weg ist, den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wie halt quasi auf lokaler Ebene Politik gemacht wird und auch zu zeigen, ey, später, wenn ihr wählen geht, ist es wichtig, dass ihr wählen geht, und aus diesen und diesen Gründen ist es halt wichtig, und wir zeigen euch jetzt mal, wie zum Beispiel der Stadtrat aufgebaut ist oder wie irgendwelche Anträge durch den Stadtrat gehen, und ihr könnt sogar selber aktiv werden, innerhalb von Leipzig lokal Politik zu betreiben, und das war eigentlich ganz cool. Ja, man sieht vielleicht, so und so geht das, und da sind vielleicht auch die Grenzen dessen, was man da verändern kann innerhalb dieses Systems oder so. Ja, also bei vielen sozialen Bewegungen gerade kann man so die Bemühungen erkennen, die eigenen Ziele mit denen von anderen Bewegungen zu verknüpfen, zum Beispiel eben ja bei den Fridays for Future Protesten, die sich ja auch mit den Protesten gegen die Bedingungen an der EU-Außengrenze solidarisiert haben. Ist das für euch auch so eine Motivation, also die Krisenherde auf ihre Ursachen innerhalb ja so einer neoliberalen, oder ja teilweise ist das ja auch schon gar nicht mehr so ganz neoliberal, die Gegenwart, das zurückzuführen sozusagen auf so Ursachen, die weltweit wirksam sind? Ich denke, wenn man sich mit den Problemen oder Katastrophen unserer Zeit tiefgehend auseinandersetzt und nicht nur, wie das ja gerade bei so VerschwörungstheoretikerInnen sehr in Mode ist, an der Oberfläche kratzt oder sich einfach einen einfachen Sündenbock, wie jetzt zum Beispiel halt viele gegen Bill Gates schießen, weil das halt so ein einfach zu greifender Charakter ist, auf den man all seinen Hass abladen kann. Ich denke, wenn man sich wirklich tiefgehend mit den Ursachen auseinandersetzt und mit den Zusammenhängen, wie unsere Welt funktioniert, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert, dann kommt man da gar nicht drum herum, eben diese Zusammenhänge zu erkennen und eben zu sehen, ja, die Klimaerwärmung ist menschgemacht, die Klimaerwärmung ist ein Resultat aus dem Kapitalismus, in dem wir seit Jahren leben und dass halt eben Wirtschaft und Profit halt eben vor Ökologie geht. Und genau das Gleiche ist es ja dann auch bei menschlichen Sachen, wie eben die Kriege, die geführt werden, dass eben Waffenverkäufe Profit erzielen und dass deswegen das Geld über dem Menschen quasi steht. Genauso ist es beim Thema Gentrifizierung, dass Leute aus ihren Stadtvierteln verdrängt werden. Das hängt am Ende alles zusammen, es läuft alles auf den Kapitalismus, auf unser Wirtschaftssystem zurück und das verwundert dann auch nicht, dass halt eben so oftmals der Faschismus auch in letzter Zeit wieder erstarkt, dass es so einen Rechtsruck in der Gesellschaft gibt, weil es halt von Kapitalseite aus natürlich ein Interesse daran gibt, autoritäre Kräfte zu unterstützen und eben nicht die solidarischen Kräfte, die am Ende den Leuten, die auf der Gewinnerseite des Kapitals stehen, ihre Macht zu entziehen. Aber ja, definitiv, wie ich schon sagte, also man kommt da glaube ich nicht drum rum, wenn man sich wirklich mal tiefgehend damit auseinandersetzt, diese globalen Zusammenhänge zu sehen und dann halt eben auch zu sagen, man verbindet diese Kämpfe, weil sie gehören am Ende alle zusammen. Ja, und ihr wolltet ja jetzt am Montag sozusagen, am Pfingstmontag verbinden, das ist der 1. Juni halt. Könnt ihr das mal genauer beschreiben, was ihr da jetzt so geplant habt? Genau, also am 1. Juni haben wir geplant, dass 18 Uhr quasi am Bayerischen Bahnhof eine Demo startet mit Redebeiträgen, Musik und dann wollen wir quasi so unseren Weg am Amtsgericht lang führen und dann entlang der Kali dann zum Connewitzkreuz, wo wir dann zum Ende kommen und dann auch nochmal ein paar Kundgebungen haben, genau, um halt gewissen Anliegen, die auch aktuell mit Corona in Verbindung stehen, eine Stimme zu geben. Genau, und dann ist eigentlich ganz cool, dass es dieses Jahr wieder zustande kommt, dass quasi so ein Raster entstehen kann, weil letztes Jahr am 1. Juni quasi schon die Demo war, dass man so eine gewisse Tradition entstehen lassen kann und quasi, normalerweise ist es bei der linken Szene oftmals so, dass sie aktiv wird, um irgendwie gegen Fascho-Märsche aktiv zu werden oder halt, weil Nazis sich entschieden haben, irgendwo eine Demo zu machen und dann versucht halt eine linke Gegendemo aktiv zu werden und es ist halt schön, wenn am 1. Juni quasi von der linken Szene aus oder von uns aus eine Demo geplant ist, die halt nicht im Zusammenhang damit steht, irgendwie jetzt auf Faschos zu reagieren, sondern was Eigenes zu machen, eigene Anliegen zu thematisieren. In die Gesellschaft zu tragen, ja. Genau. Das ist ja in Leipzig ja vor allem so das Ding, dass zum Beispiel der 1. Mai, der ja so ein traditionell linker Kampftag ist, in Leipzig ja so gut wie nie begangen wird mit eigenen Inhalten, tatsächlich außer dieses Jahr durch die Corona-Krise, weil ja sonst überall im Umland halt die Nazis sich diesen Tag so angeeignet haben und dann halt viele aus Leipzig halt rausfahren müssen auf die Dörfer, um sich dort den Nazis in den Weg zu stellen und deswegen haben wir halt gesagt, okay, wir nehmen den 1. Juni und gehen mal auf die Straße, nicht nur gegen irgendwas, sondern eben für was, tragen halt unsere Inhalte, unsere Forderungen für eine solidarische Gesellschaft, für ein Neudenken in unserem Wirtschaftssystem halt raus und letztes Jahr hatten wir das zum ersten Mal so, diesen Tag so symbolisch in Leipzig auf die Karte gesetzt, da sind wir mit 600 Leuten mit einer schier endlosen Demonstration durch die halbe Stadt gelaufen. Und dieses Jahr hat es jetzt spontan doch noch geklappt, dass wir gesagt haben, okay, die Maßnahmen sind jetzt gerade so, dass wir doch noch eine Demo machen können. Deswegen werden wir am Montag laufen, natürlich unter Einhaltung der Hygienebestimmung. Wir versuchen auch alle Abstand zu halten, es sollen sich alle Masken mitbringen und dann hoffentlich wird es alles gut über die Bühne gehen. Wie sind denn die aktuellen Bestimmungen? Muss man eigentlich noch seinen Namen angeben? Das war doch teilweise auch so ein bisschen so ein Problem, dass eine Auflage war, dass alle TeilnehmerInnen sich namentlich irgendwie vorher irgendwie melden müssen oder so. Ja, genau, das ist nicht mehr so. Das wurde vor 2 Wochen aufgehoben. Es gibt auch keine Mindestanzahl, also keine Höchstanzahl mehr, wie viele Leute höchstens hin dürfen, sondern mittlerweile ist das wieder ganz offen, können wieder alle Leute hinkommen und dazu rufen wir natürlich auch auf, dass alle Leute hinkommen. Außer explizit, da müssen wir dazu aufrufen, Leute mit Erkältungssymptomen müssen leider zu Hause bleiben. Mhm. Das tut uns sehr leid, aber das verstehen wir auch. Genau, dann könnt ihr vielleicht jetzt nochmal darauf hinweisen, auf eure Internetseite oder wo man sich jetzt noch weiter darüber informieren kann, über eure Anliegen. Ja, also die zwei Hauptinformationsstellen sind quasi die Internetseite und unsere Instagram-Seite. Und dort findet man eigentlich alle Informationen. Man kann uns auch per E-Mail kontaktieren, falls irgendwie eigene Ideen, Anliegen, Kritikpunkte oder was weiß ich formuliert werden wollen. Also wir sind auf jeden Fall erreichbar. Genau, die E-Mail-Adresse steht auch auf unserer Website. Die findet ihr unter fightforyourfuture.le.noblogs.org oder alle anderen Sachen auch bei Instagram unter fightforyourfuture_le. Da kann man uns auch anschreiben. Da stehen wir auch zur Verfügung. Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch bei Yoshi und Salome von Fight for Your Future Leipzig. Oder habt ihr noch abschließende Worte? Heraus zum 1. Juni und ich hoffe, wir sehen uns alle am Montag. Kommt bleibt alle gesund. Zahlreich. Genau. Es ist Sonntagvormittag und eigentlich ein guter Zeitpunkt, über Glauben und Religion und Wissen zu sprechen. Das möchte ich heute tun mit dem Philosophen und Philosophiehistoriker Heinrich Nius Pröbsting. Er war Schüler des bekannten Philosophen und Kulturtheoretikers Hans Blumenberg, hatte bis 2011 die Professur am Lehrstuhl für Geschichte der Philosophie in Erfurt inne. Und mit ihm möchte ich heute eben über Glauben, Wissen, Vertrauen sprechen und das auch ein bisschen in Zusammenhang mit der Krise und der momentanen Situation bringen. Guten Tag, Herr Pröbsting. Guten Tag, Herr Kotler. Ich beginne mal unser Gespräch mit dem Verhältnis von Glauben und Wissen. Gemeinhin sind das ja zwei komplementäre Begriffe. Kann man das so auffassen oder wie muss man das unterscheiden? Und wo gibt es eventuell doch gemeinsame Punkte? Ja, komplementär bezeichnet das Verhältnis recht treffend. Glaube und Wissen sind beides Weisen des für Wahrhaltens. Wenn ich etwas glaube, halte ich es für wahr und wenn ich etwas weiß, halte ich es auch für wahr. Der Unterschied nun besteht darin, dass das Wissen immer wahr ist. Ich kann nicht etwas Falsches wissen. Dann sagen wir, ich habe es oder ich weiß es überhaupt nicht. Glaube dagegen kann wahr und falsch sein und das bringt auch eine gewisse Unsicherheit des Glaubens mit sich. Diese Unsicherheit kann kleiner und größer sein, sie kann fast im Grad der Gewissheit an das Wissen heranreichen, sodass Glaube und Wissen fast ineinander übergehen, was die subjektive Gewissheit angeht. Aber der Glaube ist doch und bleibt immer eine mindere Form des Fürwahrhaltens. Und diese mindere Form des Fürwahrhaltens zeigt sich zum Beispiel an dem griechischen Begriff für Glaube. Das ist Pistis. Und Pistis kommt von Petein, von Überreden. Schon Platon hat den Unterschied gemacht zwischen einem Fürwahrhalten, das aus Überredung hervorgeht und einem Fürwahrhalten, das aus Belehrung hervorgeht. Und das aus Belehrung hervorgehende Fürwahrhalten wird Wissen genannt und das aus Überredung hervorgehende ist eben der Glaube. Und ich denke da jetzt, wenn es um Wissen und Glauben geht, auch daran, dass diese beiden Begriffe oder zumindest der Begriff des Wissens und damit auch der verbundene Begriff der Wahrheit zunehmend auch in die Krise geraten ist. Also schon Nietzsche hat die Wahrheit als Lüge bezeichnet und hat auch gesagt oder geschrieben, dass im Grunde die Wissenschaft auch ein metaphorischer Glaube an ihre Wahrheit ist. Also inwiefern hat die Philosophie auch zu einer solchen Krise beigetragen? Ja, natürlich gibt es in der Philosophie ganz unterschiedliche Richtungen und auch ganz unterschiedliche Auffassungen von dem, was Wahrheit ist. Man kann da ganz grob unterscheiden. Auf der einen Seite ein skeptisches Infragestellen von Wahrheit und der Möglichkeit von Wahrheit überhaupt und dazu gehört zum Beispiel Nietzsche, aber auf der anderen Seite eben doch auch ein geradezu dogmatisches Festhalten an Wahrheit und unsere neuzeitliche Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die von Wahrheit und Wissenschaft doch weitgehend überzeugt ist. Also es herrscht der Glaube an die Wahrheit und die Wissenschaft vor. Anders kann man sich den großen Erfolg der Wissenschaften und den Fortschritt innerhalb der Wissenschaften gar nicht erklären, nicht? Eher würde ich sagen, dass in der Neuzeit der Glaube zurückgedrängt wird, oder ich will mal sagen, der Glaube, dass der Glaube zurückgedrängt wird, vor allen Dingen in der Tradition der Aufklärung, nicht, die sich zum Ziel gemacht hat, den Glauben durch Wissen zu ersetzen. Wenn wir nun auf die aktuelle Situation schauen, dann beobachten wir, dass das Wissen eine fundamentale Rolle spielt, dass politische Entscheidungen auch damit zusammenhängen, was wir über die Krise, über das Virus wissen. Gleichzeitig beschreibt beispielsweise der Philosoph Jürgen Habermas, dass wir gerade auch viel nicht wissen. Können Sie etwas zu diesem Verhältnis von zunehmender Wissenschaft, zunehmendem Wissen und gleichzeitigem Nichtwissen sagen? Ja, Habermas, ich will ihn einmal zitieren, hat in einem Interview, das er kürzlich der Frankfurter Rundschau gegeben hat, gesagt, so viel Wissen über unser Nichtwissen und über den Zwang, unter Unsicherheit handeln und leben zu müssen, gab es noch nie. Die moderne Wissenschaft verheißt uns eigentlich ein Handeln unter wissenschaftlichen Voraussetzungen, nach wissenschaftlichen Regeln. Das ist das Versprechen, mit dem die neuzeitliche Philosophie bei Descartes beginnt. Aber wir beobachten, dass je mehr unser Wissen zunimmt, umso mehr wir auf der anderen Seite auf Glauben angewiesen sind. Denn das Wissen nimmt in einem Ausmaße zu, dass der Einzelne immer weniger Anteil an diesem Wissen hat und immer mehr darauf angewiesen ist, den Wissenschaftlern zu glauben und zu vertrauen. Und dieses ist nun auch die Situation in der aktuellen Corona-Krise, nicht? Wir sehen, welche große Bedeutung die Wissenschaftler, die Virologen bekommen. Ja, es wird ja geradezu davor gewarnt, dass die Virologen viel mehr das Handeln in dieser Situation bestimmen als zum Beispiel die Politiker, nicht? Die Politiker, die auf die Virologen setzen und den Virologen glauben und vertrauen müssen. Da muss ich an Hannah Arendt und ihre Schrift Politik und Wahrheit denken, wo sie eben feststellt, dass Politik nicht allein darauf beruhen sollte, sich auf Wissen und Wahrheit und Fakten zu berufen, sondern dass Politik vor allen Dingen auch eine Vielfalt der Meinungen und der ständigen Neuverständigung ausmacht. Ist es also in dem Zusammenhang auch schwierig, wenn wir immer wieder darauf verwiesen werden, dass nur das Wissen und das zunehmende Wissen über diesen Virus richtige Politik beschreiben kann und beeinflussen kann? Ja, Politik steht immer in der Situation, in Ungewissheit und ins Freie und Unbestimmte hinein entscheiden zu müssen. Für die Politik ist die Zukunft offen und mal in einem größeren und mal in einem weniger großen Ausmaß. Und die Offenheit und Unsicherheit angesichts einer neuen Epidemie, bei der wir noch nicht wissen, wie wir ihrer Herr werden durch Medikamente oder durch Impfstoffe, in dieser Situation ist die Unsicherheit und die Offenheit besonders groß. Und das ist das, was Habermas ja auch meinte. Und da müssen Meinungen abgewogen werden. Da muss entschieden werden, auch wenn wir die Folgen der Entscheidung und der Handlung noch nicht absehen können. Und dabei spielt ja dann doch eben das Faktische, die Erkenntnisse der Virologen eine große Rolle. Eine Funktion, die dabei an Bedeutung hat, ist ja auch das Vertrauen, der nächste Punkt, in den wir auf unserem Gespräch zurückkommen wollten. In welchem Verhältnis stehen also Vertrauen, Glaube und Wissen? Zunächst einmal in der Beurteilung der Gefährlichkeit der Ausbreitung dieses Virus sind die Virologen sich selbst ja oft nicht einig. Und dann kommt es darauf an, welchem Virologen man mehr oder welchem man weniger vertraut. Der lateinische Ausdruck für Glaube ist Fides. Und Fides meint Treue, Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit. Wir müssen da glauben und vertrauen, wo wir nicht wissen. Das ist auf der einen Seite ein Manko, aber auf der anderen Seite etwas, was unser Leben, unser Zusammenleben, unsere Gesellschaft aufs Engste verbindet. Nicht Vertrauen, Treue, Glaubwürdigkeit bestimmen unser Verhältnis zu anderen Menschen. Wenn wir glauben, dann vertrauen wir auf die Zuverlässigkeit, die Glaubwürdigkeit und die Treue von jemandem. Wissen gilt immer nur einem Sachverhalt. Wir wissen etwas. Glaube dagegen gilt einem Sachverhalt und einer Person. Nicht? Wir glauben etwas und wir glauben jemandem. Und damit hat der Glaube für das menschliche Zusammenleben eine unersetzliche Funktion. Nicht? Er ist das Fundament zwischenmenschlicher Verhältnisse. Und das umso mehr, je enger die Verhältnisse sind. Am meisten in der Freundschaft und in der Liebe. Wer in solchen Verhältnissen nicht glauben und vertrauen, sondern wer wissen will, indem er Beweise für die Treue und die Zuverlässigkeit und die Glaubwürdigkeit des Freundes oder des Partners verlangt, der zerstört geradezu das Fundament des Freundschafts- und Liebesverhältnisses. Welche Qualitäten kommen nun dieser Person, der wir vertrauen, quasi dem Zeugen oder der Zeugin zu? Was ist, woran entscheidet sich, ob wir vertrauen oder nicht? Ja, Vertrauen muss erworben werden, natürlich. Wir können die Glaubwürdigkeit und die Zuverlässigkeit einer Person an bestimmten Maßstäben messen, zum Beispiel, indem wir fragen, verdient er aus sachlicher Hinsicht unser Vertrauen und ist er aus sachlichen Gründen glaubwürdig? Versteht er etwas von dem, worüber er redet? Nicht? Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Weiß er selber, worüber er spricht? Und kann ich ihm deswegen glauben? Und der zweite Punkt wäre zum Beispiel, ist er jemand, der mir wohlgesonnen ist? Sagt er die Wahrheit und teilt er sein Wissen mit, um mir zu dienen, mir nützlich zu sein? Oder hält er vielleicht Wissen und Wahrheit zurück, weil er mir schaden will? Also das Wohlwollen desjenigen, nicht? Und dann auch, ist er im Großen und Ganzen ein Mensch, der, ja, in der Antike würde man sagen, tugendhaft ist, der einen guten Charakter hat. Auch dieses spielt für das Vertrauen oder die Glaubwürdigkeit einer Person eine ganz wichtige und wesentliche Rolle. Nun, nach diesen Punkten müsste man ja eigentlich recht positiv davon ausgehen, dass seriöse Virologen, seriöse Wissenschaftlerinnen zunehmendes Vertrauen genießen. Nun beobachten wir aber gleichzeitig, wie zunehmend genau deren Positionen in Frage gestellt werden, wie auf einmal Personen Gehör geschenkt wird, die ganz andere Dinge sagen und in denen sich auch die Wissenschaft oft einig ist, dass diese Personen Fake News oder verkürzte Sichtweisen präsentieren. Dennoch wird ihnen Gehör geschenkt und bekommen sie eine hohe Aufmerksamkeit. Welche Rolle spielt also an der Stelle vielleicht auch die Funktion, dass man Dinge glauben möchte? Also welche Rolle spielen auch solche eher unrationalen Dinge wie Wünsche und Bedürfnisse in diesem Zusammenhang, wem wir unser Vertrauen schenken und wem wir glauben möchten? Ja, natürlich. Unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse haben einen großen Einfluss auf unsere Glaubensbereitschaft. In der Not bin ich eher bereit, jemandem, der mir verspricht, Abhilfe in der Not zu leisten, zu vertrauen, als in einer Situation, in der es mir relativ gut geht. Also Notsituationen sind auch immer Situationen, die Scharlatanen und Verschwörungstheoretikern eine Chance bieten, eine große Chance bieten. Nun spielt auch in solchen Notsituationen nicht nur dieser alltägliche Glaube eine große Rolle, sondern auch der religiöse Glaube. Wie lässt sich lassen sich diese Formen des Glaubens unterscheiden und welche Rolle spielt das Vertrauen im Zusammenhang mit religiösem Glauben? Ja. Glauben allgemein bezieht sich auf etwas, was ich prinzipiell wissen könnte, aber aus lebenspraktischen Gründen eben nicht weiß. Wenn ich zum Beispiel mein Auto in die Inspektion gebe und glaube, dass der Mechaniker den Auftrag erfüllen wird und gut erfüllen wird, dann könnte ich mich, um dieses zu überprüfen, selbst zu einem Fachmann für Autotechnik machen und dann wüsste ich, ob er den Auftrag gut erfüllt hat. Das könnte ich nachprüfen. Aber dieses ist eben gerade in einer hochtechnisierten Welt überhaupt nicht möglich und deswegen sind wir in einer hochtechnisierten Welt in einem großen Ausmaß auf Glauben und Vertrauen angewiesen, viel mehr als in einer weniger technisierten Welt. Von diesem allgemeinen Begriff des Glaubens würde ich den religiösen Begriff des Glaubens unterscheiden. Der religiöse Glaube bezieht sich auf etwas, was ich prinzipiell nicht wissen kann. Nicht die Grundfragen des Lebens. Was passiert nach dem Tod? Ist der Tod das Ende aller Dinge oder gibt es ein irgendwie geartetes Fortleben nach dem Tod? Wie kommt so etwas wie der Tod überhaupt zustande? Nicht? Es ist ein merkwürdiges Phänomen, jemand, der noch gerade eine volle Person war, ist plötzlich weg. Wo ist er hin? Oder Fragen nach dem Sinn des Lebens, Fragen nach dem Anfang, den Grund von allem. Das sind typisch religiöse Fragen, Fragen, wo wir zumindest heute davon ausgehen müssen, dass wir diese Fragen nie werden wissenschaftlich beantworten können. Ja, und das religiöse Vertrauen ist ein Grundvertrauen. Das Vertrauen, dass das Ganze einen Sinn hat. Das Vertrauen, dass ich in der Welt nicht allein gelassen bin. Ein Vertrauen, das den religiösen Menschen sein ganzes Leben lang begleitet, das ihm vielleicht auch ermöglicht, im Einzelnen mehr und besser vertrauen zu können. Das Vertrauen und der religiöse Glaube beziehen sich also vor allem auf diese Dinge, die prinzipiell nicht wissbar sind. Und es gibt viele verschiedene Perspektiven und verschiedene Ansätze, wie die Entstehung von Religion und Glauben erklärt wird. Ich möchte hier auf zwei Theorien eingehen, auf einerseits Lukrez, der schon in der Antike gesagt hat, Glaube ist auch eine Reaktion auf Angst. Und Lewis Mumford, ein amerikanischer Kulturtheoretiker, der in den 60er Jahren geschrieben hat und dort festgestellt hat, Glaube und vor allen Dingen der religiöse Glaube ist in den Anfängen der Menschheit eine Reaktion auf Angst und auf Ungewissheit angesichts der eigenen Fantasie, der eigenen Traumwelt und angesichts des Nichtverständlichen gewesen. Das sind natürlich alles sehr spekulative Ansätze. Die Frage, die sich da für mich ergibt, ist, kann in diesem Sinne der religiöse Glaube sehr prinzipiell bereits als eine Reaktion auf eine Krisensituation, auf eine Angstsituation verstanden werden? Ja, ganz sicher, er baut Angst ab. Aber was Lukrez vor allen Dingen vor Augen hat, ist, dass der religiöse Glaube selber Angst erzeugen kann. Lukrez ist ein glühender Verehrer Epikurs und die epikureische Philosophie hat sich zum Ziel gesetzt, den Menschen die Angst zu nehmen und ihn von Ängsten zu befreien. Und da sind es vor allen Dingen die Angst vor dem Tod und die Angst vor den strafenden Göttern. Und als dritter Punkt bei Epikur spielt der Schmerz eine Rolle. Wie kann man mit Philosophie Schmerz bekämpfen? Ich will daraus nur die Angst vor den Göttern kurz besprechen. Epikur lehrt eine Vorstellung von Göttern, in der die Götter sich um die Welt nicht kümmern. Es gibt Götter, aber sie existieren in den Weltzwischenräumen, in den Intermundien, unterhalten sich, für Epikur natürlich auf Griechisch, und sind glücklich, gerade weil sie sich nicht mit der Welt und den Menschen beschäftigen müssen. Und so sind die Götter Vorbild für den Weisen, der sich heraushalten soll aus den Streitigkeiten, der sich heraushalten soll aus der Politik, der sich mit Freunden im Garten versammeln soll, sich wie die Götter unterhalten soll und so das Leben genießen. Also da ist es die Angst vor den Göttern, die zu einer Quelle des Leids und des Unglücks wird. Und der Epikurismus mit seiner Theologie bekämpfen möchte. Religion muss also auch kritisch gesehen werden, auch als Quelle der Angst. Und ich möchte auf Ihren Hinweis eingehen, dass Epikur die Philosophie auch dahingehend befragt hat, inwiefern sie Leid und Schmerz begegnen kann und lindern kann. Und da sind wir am letzten großen Punkt unseres Gespräches, und zwar an der Funktion des Trostes, diesmal nicht in Form der Philosophie, sondern wieder in Form des religiösen Glaubens. Können Sie auf diese Funktion eingehen, gerade auch in Krisensituationen? Welche Rolle kommt dem Trost zu und wie müssen wir Trost religiös verstehen? Ja, Trost ist immer da gefragt, wo gelitten wird, wo viel gelitten wird, in Krisensituationen. Trost hat aber auch immer ein gewisses Misstrauen hervorgerufen. Misstrauen gegen Religion, die tröstet, weil man sagt, sie vertröstet nur. Solche Kritiker der Religion drängen darauf, dass in der Situation des Leids nicht vertröstet wird, sondern dass etwas konkret gegen das Leid getan wird. Dieses ist eine vollkommen richtige Haltung zum Leid, dass zunächst einmal alles getan wird, um das Leid zu beseitigen. Aber es gibt Situationen, in denen man angesichts eines bestehenden Leides nichts mehr tun kann. Nicht? Es gibt Situationen, wo in Wirklichkeit nichts mehr zu machen ist. Und da setzt der legitime Trost ein, der das Leiden am Leid gewissermaßen angeht. Das Leid selber kann er nicht beseitigen. Nicht? Der Verstorbene, den die Hinterbliebenen betrauern, der kann nicht mehr wieder lebendig gemacht werden. Aber das Leid, das aus diesem Verlust besteht, darüber kann man trösten. Und der Mensch ist ein trostbedürftiges Wesen, hat Georg Simmel, der bedeutende Lebensphilosoph, einmal gesagt. Den Menschen in seinem Leid und im Leiden an Leid alleine stehen zu lassen, das ist etwas, was wir als inhuman empfinden. Nicht? Man muss so viel tun wie eben möglich, um Leid zu beseitigen. Aber angesichts der Tatsache, dass Leid prinzipiell etwas zur menschlichen Grundsituation gehört, ist Trost geradezu unverzichtbar. Und weil die Religion häufig ja tatsächlich vertröstet hat, ohne reales Leid als solches zu bekämpfen, wurde Religion als Opium des Volkes angesehen. Aber dieses ist eine verengte Sicht auf die Religion. Dann danke ich Ihnen recht herzlich für dieses spannende Gespräch. Wir haben gesprochen über die Rolle von Glauben, Wissen, Vertrauen, Trost im Zusammenhang mit Krisen, aber auch in einem ganz allgemeinen Verständnis. Vielen Dank. Ich habe gesprochen mit dem emeritierten Professor für Geschichte der Philosophie an der Universität Erfurt, Heinrich Nius Pröbsting. Alles Gute Ihnen. Dankeschön. Ja, das war es auch schon wieder in der Mittagspause. Als nächstes hört ihr hier das Mittagsmagazin von Radio Korax, das wir hier immer im Programm von Radio Plau auch abspielen. Und ja, gehabt euch wohl. Pourquoi tu parles autant? Tu lis dans mes pensées. Je sais que t'as raison, mais je préfère quand tu te tais.